in einen tieferen Bewusstseinszustand sinken. 10, 9, 8, immer tiefer in mein Inneres hinein. 7, 6, 5, noch viel tiefer in mich. 4, 3, 2, ich stelle mir nun eine dunkel, schwarz-rot glimmende Farbe vor. Sie wird immer deutlicher und deutlicher und steht nun klar vor mir. 1. Jetzt sehe ich ganz deutlich, wie sich dieses schwarz-rot pulsierende zum Pluto-Symbol mit mineralisch-fluoreszierendem Hintergrund wandelt. Und ich mache mich bereit, mit meiner Pluto-Seite zu öffnen. Ich öffne mich der transformierenden Macht des höheren Selbstes. Im körperlichen Bereich gehören Zellwachstum, Zirbeldrüse und Genicknervenzentrum mit Wirkung auf den Solarplexus dazu. Von meiner Pluto-Seite kommen Kernkraft und geistiger Wille wandelnd auf das Ich-Bild einwirkend. Drang nach Selbstveränderung, Offenbarung archaischer Kräfte. Ich richte mein Bewusstsein auf Metamorphose, kompromisslose Umwandlung auf Stirb und Werde. Mit diesem schwarz-rot pulsierenden Empfinden verbinde ich viele Stufen, einschneidende neue Lebensbahnen, Zerstörung unbrauchbar gewordener Strukturen, Regenerierung, Energiemassen, Hochspannung, Mega-Explosion, gigantische Umbrüche, Lava-schwarze Wucht, tiefer, tiefer, tiefer, viele Bewusstseinsebenen weiter. Freisetzung urgewaltiger, schwer kontrollierbarer Energien. Schwerkraft. Geballte Verschiebungen in den tiefen Schichten. Durchbruch tiefgründiger innerer Druckstauung nach außen. Vulkanausbrüche aus der Unterwelt, tiefe Höhlen, flüssiges Gold, Magie, höhere Gewalt, Machtwille, Manipulation der Massen. Außergewöhnliches Suchen und Forschen auf neuen Gebieten. Atomarer Vernichtungsschlag und Gewaltherrschaft. Streben nach unerreichbaren Größen. Gigantomanie. Ausschließlichkeit. Dominanz. Herausbringen des Inneren nach außen. Der geistige Weg. Globale Transformation des Bewusstseins. Erzwungene Wandlung. Das Vermögen, aus archaischen Schichten seelische Energien neu geformt zur Wirkung zu bringen. Aus diesem schwarz-rot pulsierenden Glühen heraus bricht ein Bild hervor. Es wird immer deutlicher. Von innen heraus gedämpft leuchtend, zeigt sich nun ein Urbild gestaltender Kräfte. Eine unterirdische Grotte von gigantischen Ausmaßen. Phosphorisierende Mineralienadern und ein vulkanischer Schacht im felsigen Basalt verleihen der Höhlung einen düster, glimmende, explosiv überschwemmende, verhalten glühende Empfindung. Ständiges, machtvolles Vibrieren, begleitet von entfernten, dumpfen Dröhnen, lassen überaus gewaltige Kräfte erahnen. Hier fühle ich die glimmende Masse uranfänglichster Lebenstriebe, welche mit ungeheuren, gewaltigen Energien die Starre des Alten bersten lässt, um Platz zu machen für die weitere Entwicklung, für das Neue, Bessere. So wie das Ei bersten muss, wenn das junge, innere Leben sich entfalten will. Durch kolossalen Druck finden Transformationen im Inneren statt, die durch Umbrüche an den Schwachstellen der Menschheit nach außen durchbrechen und übergewaltige Disziplin zum überpersönlichen Umgang verlangen. Es bedarf des Übermenschen, des disziplinierten Magiers in uns zur Bändigung dieser Kräfte, kompromisslose, alchemistische Umwandlung, Durchbruch des höheren Menschen, vielfach unverstanden. Pluto repräsentiert die Verpflichtung zu handeln, um durch Läuterung in eine höhere Bewusstseinsebene zu transformieren. Jetzt trete ich meinen wahren Motiven gegenüber. Gegenüber. Langsam wandelt sich das Bild in verhaltenes, dunkelrotes Glimmen. Lebensfunken aus den dunklen Weiten des Alls. Schwarzes Loch. Wille und Macht als Schöpfungsimpulse übermenschlicher Art. Heranreifen des Lebens in der Dunkelheit, um ins Licht geboren zu werden. Überwirkliche Urpotenz, an die Kraft erinnernd, die bei Atomzertrümmerung freigesetzt wird. Frühe, magisch-archaische Bewusstseinsschichten im kollektiven Unbewussten. Elementare Kraft. Gestaltenwandler. Umwandlung des Standpunktes beim Gebrauch der inneren Kräfte und Quellen. Dadurch Umwandlung kollektiven Karmas. Die einzige Art, Plutos Kraft ohne negative Rückwirkungen zu gebrauchen, liegt in der geistigen Entwicklung und Regenerierung. Hierbei kommt es zur Zerstörung alter Muster, die das weitere Wachstum behindern. Tu, was du wirklich willst. Der Januskopf Plutos. Einerseits die alten Formen, die sterben müssen, andererseits die Kraft, die die Formen zerschmettert, da seine Energie in den alten Formen enthalten ist. Düster, rot, glimmendes Pluto-Symbol. Bereit, Altes zu zerstören. Mein Karma zu konfrontieren und das Bewusstsein zu transformieren. Ich weiß um beide Seiten Plutos. Die lichte und die dunkle. Im körperlichen Bereich sind Genicknervenzentrum, die Wachstumskraft der Zellen, Entsprechungen Plutos. Es gilt, die Konfrontation mit sich selbst zu wagen. Nun zähle ich mich langsam wieder zurück in mein Tagesbewusstsein. 1. Helles Licht. 2. Violett. 3. Blau. 4. grün, 5, gelb, 6, orange, 7, rot, 8, ich kehre zurück in meine Körperlichkeit, 9, meiner regenerierenden Energien bewusst, 10, neues Werden. Leib und Sonnengeflecht sind angenehm warm. Mein Herz schlägt regelmäßig und gesund, ganz gesund. Nun richte ich meine Wahrnehmung auf die Stirne und spüre dort Klarheit und Weite, geglättete Haut, Ruhe und Klarheit im Gesicht, über den ganzen Kopf hinweg, über Genick und Schultern, über den ganzen Körper bis in die Zehenspitzen. Ich lasse nun meinen Atem tiefer und stärker werden. Nun balle ich meine Hände zu Fäusten, winkle die Arme an und strecke sie mehrmals kräftig pumpend senkrecht nach oben. Auf, ab, auf, ab. Jetzt setze ich mich mit einem Schwung aufrecht hin und öffne die Augen, hellwach, gesund und in Berührung mit meinem urbildlichen Schöpfungsimpuls.